Dein Bauchgefühl ist Glück, hast nie daran gedacht, dass dir sowas passiert und darüber nur gelacht. Für ihn alles aufgegeben, deine Zeit mit ihm geteilt. Er fühlt nichts mehr für dich, du bist die, die ihn langweilt. Jetzt stehst du ganz allein, er hat eine, war ja da, die anders ist und alle Sterne für ihn holt. Weil's ihm keine Tränen nach, auch wenn es dich schmerzt. Er ist selber daran schuld und hat es so gewollt. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Liebe geht oft schneller, als sie gekommen ist. Doch das ist dir egal, denn du bist Optimist. Manchmal ist es wirklich besser, wenn er sich ganz schnell verpisst. Weil ein Leben ohne Liebe nur für beide schädlich ist. Ein Scherbenhaufen bleibt zurück aufs Unfallball. Das große Glück der Vorhand fällt, die Vorstellung, sie ist vorbei. Auf einmal ist ruhig und stell die Türe zu. Und er ist weg, schluckst du los, die Flucht und fühlst dich endlich frei. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Jetzt bist du ganz allein und du genießt die Zeit. Mach das, was dir gefällt, denn du brauchst kein Mitleid. Es kann nur noch besser werden, neue Liebe willst du nicht. Hast Angst, dass einer kommt und dir dein kleines Herz zerbricht. Bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Dein Bauchgefühl ist grün, hast nie daran gedacht, dass dir sowas passiert, hast darüber nur gelacht. Dich vor ihn aufgegeben und jetzt brach es in zwei. Bei dir fließt keine Träne, es ist aus und vorbei. Ein Scherbenhaufen blieb zurück aus und vorbei. Das große Glück der Vorhang fiel, die Vorstellung zu Ende, bye bye. Auf einmal ist ruhig und still die Türe zu. Und er war weg, bist nicht mehr eingeengt und fühlst dich endlich frei. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen. Er sagt bye bye Baby, tschüss du kleine Lady. Die Zeit mit dir war schön, doch ich werd für immer gehen.